Böse Onkel von Benno Hurt. Regie Annette Kurt. Hallo! Hallo! Oh, was ist los bei euch? Das geht den ganzen Tag schon so. Aber mach dir keine Sorgen. Ich hab dir auch was mitgebracht. Ach, das ist ja lieb. Ja, komm, mein Gott, Horst, ich dachte schon, euch ist was zugestoßen. Da draußen ist Krieg, Mann. Hörst du das nicht? Die rollen zur Front. Du bist der Jurist. Warum wird sowas genehmigt? Die NPD ist nicht verboten. Die versammeln sich am Bauzaun und machen von ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch. Da rückten natürlich auch die anderen an. Die Linken, die Grünen, die Autonomen. Aber bitte, warum ausgerechnet an diesem Ostersonntag? Ostersonntag, Ostermärsche. Schon vergessen? Du mit dem Transparent, ich an deiner Seite. Ah, apropos Osterärsche. Sind Fritz und Makita schon da? Herr Internist und Privatdozent nebst Gatten werden sich wie immer verspäten. Da kann heute kommen, was will. Wir lassen uns nicht stören. Was, Horst? Es sei denn, dass einer mit Zahnschmerzen kommt. Mal bitte nicht den Teufel an die Wand. Du hast doch nicht etwa Bereitschaftsdienst. War nicht zu vermeiden. The ladies arrive. Maria Mia, komm in meine Arme. Ich bin erst seit gestern mal Schnupfen los. Was ist schon eine Rhinitis gegen das Geschenk deiner Umarmung? Ja. Dieser Duft. Verrückte Idee von dir. Bordeaux-Probe mitten im Kriegsgebiet. Ja, so weit kommt es noch, dass ich meine Termine mit der NPD abstimme. Hab ich dir das schon gezeigt? Hier. Unter fremder Bruder? Zahnärzte ziehen Ausländerfeindlichkeit den Zahn. Ist das mit dem Zahn nicht ein bisschen zahm? Verstehst du, wenn man einen Zahn zieht, zieht man damit auch die Wurzel heraus. Ah, wir haben uns schon was dabei gedacht. Ich schaffe mir mit der Aktion fremder Bruder nicht nur Freunde hier draußen. Wem sagst du das? In Skinhead-Kreisen ist Strafrichter Horst Kirsch so etwas wie ein rotes Tuch. Ich habe dir unseren Abend so vorgestellt. Oh. Sind das die Hauptdarsteller? Genau. Ja. Drüben am Vertigo stehen sie aufgereiht und warten auf uns. Ihr schlaft wie immer getrennt, Maria? Nach Bordeaux-Wein schnarche ich nicht. Schau, Maria, wir schauen mal nach oben. Ich denke, wir geben euch für alle Fälle zwei Zimmer. Wow, das sind Osterhasen. Chateau Margaux. Premier Cru Classé. Chateau Montrose. Deuxième Cru. Chateau Cheval Blanc. Drei Gehälter einer Sprechstundenhilfe, schätze ich mal. Das kann sich mit Friedrichs Burgundprobe messen. Burgund, Burgund. Friedrich mit seinem Burgund. Reiche niemals roten Burgunder zu weißem Fleisch. Ja, da haben unser Monsieur Friedrich und seine Magitta ganz schön gepatzt. Da schlägt einer sein Wasser ab. Ein paar Meter zum Wald sind den Herrschaften zu strapaziös. Ein Grüner. Wieso pinkelt der Grün? Er trinkt einen Zopf. Du meinst, in den alten Zöpfen werdet ihr sie erkennen. Der pinkelt mir fast auf die Terrasse. Im übertragenen Sinne pinkelt er an unserer Seite. In seinem Alter haben wir an den Bauzaun der WAA geschifft. Eine private Verseuchung, gesünder als eine atomare. Deine Terrasse ist es ja nicht. Zeig ihn halt an. Ist das denn strafbar? Ordnungswidriges Pinkeln. Siehst du, Horst, das gefällt mir an dir. Das ist es, was uns miteinander verbindet. An ein Bauzaun schiffen? Dieses sich selbst in Frage stellen. Fantastisch, dass du da bist. Du bist der würdige Rahmen. Mit dir sich delektieren von Chateau zu Chateau. Ja, ja. Was glaubst du, was mir aus diesen Bauernmündern die Woche über entgegenströmt? Bestimmt kein Abgang von Veilchen. Ja, wann geht es denn los? Sie verspäten sich, wie immer. Friedrich konnte es nicht verantworten, eine Frage auf Leben und Tod dem Notarzt zu überlassen. Du hast sie ganz schön drauf, die Makita. Diese kleinen Reibereien gehören dazu. Sie leben auf einem anderen Planeten. Naja. Sowas wie unsere Aktion Fremder Bruder, das ist für Fritz und Makita kein Thema. Warst du mit deinen Zahnarzttypen schon am Zaun? Wenn ich an die Lichterkette zu Weihnachten denke, läuft es mir noch heute kalt den Rücken runter. Da war der Graben ja noch nicht einmal ausgehoben. Das ganze Dorf stand uns zunächst feindselig gegenüber. Weißt du, man muss das Gespräch mit diesen verängstigten Menschen suchen. Legen wir was anderes auf? Aber schnell. Wenn Friedrich kommt, muss das sowieso vom Plattenteller. Good vibrations? Good vibrations. Verdammt, wo bleiben unsere Ladies? Das da sind unsere Ladies. Wir werden sie vernaschen. Blind. Eine Französin nach der anderen. Vier Bordeaux, ein Italiener. Wir brauchen 5 Karaffen. Ich habe seit Tagen eine Idee. Hm? Eine zugegeben etwas perverse. Und so etwas wird einem perversen Freund vorenthalten? Wir stellen einen guten Italiener in das französische Spalier und geben ihn als einen Burgunder aus. Wieder. Ein Burgunder außer Konkurrenz. Sprich, ein Italiener mit Burgund-Etikett. Corton Rouge Burgund. Die ist ja offen. Klar. In ihr befindet sich ja auch ein Brunello aus der Toskana. Ah. Burgund. Ich höre schon, wie unser Monsieur Friedrich das Wort auf der Zunge zergeht. Bourgogne, das füllte den Mund in allen Sprachen. Friedrich und Magitta bleiben. Für Fritz und Magitta ist das ein Ausflug aufs Land. Oh nein, sag doch nicht sowas. Immerhin bringen sie die Vorspeise mit. Wir fangen jetzt mit dem Dekantieren an. Gut. Hier baut ihr die Karaffen auf. Auf den roten Punkten steht 1 bis 5. Mhm. Dasselbe am Flaschenboden. Gleichmäßig und sanft befüllen. Ja. Horst, wir wenden uns ab. 3. Ja. Ich habe mir gedacht, zum Essen fahren wir eine deutsche Strecke. Die da draußen auch. Gestern kämpften wir gegen Atomsprengköpfe. Heute gegen Glatzköpfe. Unser Kampf geht weiter, was, Horst? Bitte die Nummer 4. Ich finde, einer riecht wie der andere. Aber nein, mein Liebes, zwischen den einzelnen Chateaus liegen Welten. Entfernungen nicht auszudrücken in Kilometern. Toll. Ist das von dir? Vor 20 Jahren habe ich das geschrieben. Und heute holt mich so ein Satz ein. Hoffentlich gehen die nicht nur Pilze suchen. Von Rotkappen soll sie was verstehen. Die ihrer Krankenschwester. Ein Männlein steht im Walde, ganz steif und stumm. An dem fummelt unsere Magitta rum. Sie war ungemein tüchtig als Krankenschwester. Vor allem am männlichen Patienten. Ich denke jetzt weniger an einen Patienten als an einen jungen feschen Assistenzarzt. Friedrich ist immer noch fesch. Der, von dem ich rede, der hatte einen etwas dunkleren Teint. Im Allgemeinen sticht ja der Ober den Unter. Doch dieser Assistenzarzt war ein guter Stecher. Was sollen diese Anspielungen? Sie ist ein typisches Kind dieser Ellenbogengesellschaft. Sie kommt aus einer Familie mit 6 Kindern. Mit ihrem Sex geht sie nicht unter. Das sind sie. Hallo. Und dann mit dem Gesicht zur Wand. Ja, so ist es schön. Horst, schau mal nach, ob sie Waffen trägt. Nicht umdrehen, Magitta, wenn ich die Hand des Gesetzes abtastet. Bitte noch eine Minute mit dem Rücken zu den Karaffen. Jetzt die Nummer 1. Okay. Horst, könnt ihr dagegen nichts unternehmen? Für die 30 Minuten haben wir heute 1,5 Stunden gebraucht. Du weißt doch, was heute am Bauzaun läuft. Du, das interessiert mich nicht. Heute ist Ostersonntag. Ich habe mir dieses verlängerte Wochenende sauer verdient. Hey. So, das war die letzte Flasche. Siehst du, Rainer, das ist genau die Strickjacke, die ich immer für dich wollte. Missoni-Modell, ein Einzelstück. Das war in Florenz. Ich hatte eine Toskana-Reise vorbereitet für einen Lions Club. Ernst blicken sie uns an und manchmal heiter. Ihre Münder aber bleiben verschlossen. Ihre Sprache können wir bis heute nicht verstehen. Sie schufen die früheste Hochkultur des westlichen Mittelmeerraumes. Toll dreistriebens, die Etrusker. Die Lions schwärmen heute noch davon. Sag mal, Rainer, müssen wir denn wieder in diesen Keller? Dieser Keller hat manches gesehen, was aus? Vor allem hat er euch beide betrunken gesehen. Moral und Politik in der Überflussgesellschaft war eines unserer Themen. Ist das heute kein Thema mehr? Ich versuche euch zu begreifen, sagte damals ein Arbeiter zu Horst an der Uni. Das ist bereits ein revolutionärer Vorgang, hat ihm Horst geantwortet. Ja. Richtig so, Horst? Ja, genau. So oft ihr da unten in diesem Keller wart, da habt ihr wie mit fremden Zungen geredet. Erinnerst du dich noch an Uwes Beitrag, Horst? Er hat sich plötzlich nackt ausgezogen, einfach so. Nein! Vielleicht kann sich Maria daran erinnern. Hör doch auf, diese alten Geschichten auszugraben. Und was ist aus eurem Stripper geworden? Mitten in der Nacht hat er mal angerufen. Das ist Jahre her. Ich befürchte, er ist abgestürzt. Manchmal stelle ich mir vor, die Tür geht auf und er spaziert herein. Na, danke. Och, was kommt von draußen rein? Holla, hi, holla. Wie kommt ihr denn zu so einem? Nach einer Demo war er plötzlich da, lief uns nach wie ein Hündchen. Er ging ja noch zur Schule. So, wir kümmern uns jetzt mal um den Lachs. Die Meerrettich-Apfelsahne ist von meiner Haushaltshilfe. Lasst uns schwelgen in Harmonie. Und zwar mit einem weißen Burgunder aus Deutschland. Was, Horst? Mhm. Aus Deutschland? das ist nicht dein Ernst. Wir wollen dich mit Deutschland versöhnen. Fritz ist doch ein guter Deutscher. Also in dieser Beziehung bin ich mehr Franzose. Schau Anna an, Friedrich der Multikulti. Boah, nix wie weg hier. Halt, hier geblieben. Komm, Hilde, wir lassen uns das nicht kaputt machen. Lumumba, oben auf der Straße. Er hat was abbekommen. Lumumba? Du weißt schon, der Farbige, der bei Baumann in der Küche arbeitet. Baumann? Der heute den Lammrücken liefern soll? Ich dachte, der Neger ist nur zum Putzen da. Der heiratet die Tochter von Baumann. Ah, so eine Schwarzwurzel lässt sich diese Wirtstochter nicht entgehen, hä? Du bist doch nicht neidisch. Neger sind ungeheuer empfindlich. Ein paar Glatzköpfe sind mit einem Auto weggefahren. Die haben bestimmt auf ihn eingeschlagen. Wir haben so einen Neger als Patienten. Mein Gott, ist das ein empfindlicher Schwanz. Nur ein empfindlicher, Magitta, ist ein Guter. Also mach doch was! Sicher braucht er ärztliche Hilfe. Na, da oben sitzt er ja brav im grünen Gras. So schlimm sieht das nicht aus. Wenn der jetzt zur Polizei läuft, bezieht er in 2 Wochen schon wieder Prügel. Vielleicht sollten wir doch mal nach ihm sehen. Ein schöner Rechtsstaat ist das. So. Jetzt wird Platz genommen. Schauen wir mal. Hört ihr das gleichmäßige Geräusch der vorbeiziehenden Wagen? Das ist leider nicht zu überhören. Wir fühlen uns gestört. Ja, ich auch. Und doch weiß jeder von uns, dies ist eine verdammt notwendige Fahrt, die Jungs da draußen unternehmen. Damit meinst du aber nicht diese Glatzköpfe. Ich meine die auf unserer Seite stehen. Ja, sie fahren auch für uns. Alles verläuft friedlich, noch. Aber in ein paar Stunden schon geht es vielleicht Antifaschist gegen Skin. Und keine Frage, manch einer von unseren Freunden wird unsere braven Gesetze verletzen, damit wir von diesen Neonazis nicht überrollt werden. Sag mal, Gitta, wo hast du den Lachs her? Der zergeht einem ja auf der Zunge. Danke. Der ist von PharmaMed. Was? Ich hab für die eine Studie erstellt. Ach so. Die kommen mit einem neuen Antirheumatikum auf den Markt. Der ist ja köstlich. Richtig. Du bist ja auch Rheumatologe. Na, der übliche Erfahrungsbericht halt für die Pharmaleute. Nebenwirkungen, Gegenanzeigen. Und? Wie waren deine Erfahrungen mit dem Präparat? Keine Nebenwirkungen. Bis auf den Lachs. Eigentlich, Fritz, müssten wir den Lachs an deine Patienten verteilen. Du, Horst, du hast vorhin von deinen Freunden gesprochen, die Gesetze verletzen werden. Genau. Warum willst du die nicht melden? Weil sich die diesem rechten Mob auf der Straße entgegenstellen. Und das kannst du nicht und ich nicht. Aber dafür haben wir doch Leute wie dich. Richter, Staatsanwälte. Schlaue Arbeitsteilung. Aber dafür wirst du bezahlt. Damit alles so bleibt, wie es ist. Das würde euch so passen. Wenn du ehrlich bist, dir doch auch. Mir passt es, dass die da draußen ein Heim errichten. Für Jugoslawen, Libanesen und meinetwegen für Neger aus Afrika. Also bitte, Neger. Wenn ich abends gegen 20 Uhr von meiner Praxis zu meinem Wagen gehe, gehe ich nicht mehr durch den Villa-Park, weil der Park ist voller Russen, Araber, Albaner. Und wenn du an denen vorbeigehst, schimpfen sie dir nach, dass du ein Deutscher bist. Auf der Kühlerhaube eines Mercedes haben sie nachts eine deutsche Frau vergewaltigt. Oh ja. Stand in der Zeitung. Und das mitten in Deutschland. Ist es da keine lohnenswerte Aufgabe, Horst, in Deutschland Staatsanwalt zu sein? Das Problem lösen wir nicht durch Bestrafen, sondern durch Integration. Ich habe manchmal den Verdacht, dass du deine Justiz nicht magst, weil du nicht in ihr vorwärts kommst. Hey, wer sagt dir das, dass ich nicht vorwärts komme, wenn ich es will? Oberstaatsanwalt. So einer verdient doch mehr als du. Unser nächstes Weintreffen kann ich gerade noch finanzieren. Von Gott sei Dank. Ja. Ist ja gut. Unter welches Motto stellst du das? Franken. Ist das nicht ein bisschen arg regional? Es ist deutsch. Und um Deutschland machst du dir doch Sorgen. Aber zu Frankenwein. Also da fällt mir auf Anhieb kein Essen ein. Saure Zipfel. Ja, genau. Saure Zipfel? Ja. Horst hat recht. So ein saurer Zipfel kann etwas sehr Köstliches sein. So etwas Saurem, da kann man doch keinen Wein trinken. Doch, natürlich. Die kochen in Wein, die sind nicht bloß sauer. Und die Zipfel, wo kriegst du die her? Guckmann, renommierter Betrieb. Bei dem holen meine Sprechstundenhilfen ihre Wurstsemmeln. Sie dürfen nicht zu fett, aber auch nicht zu mager sein. Also ich stelle mir so einen sauren Zipfel ziemlich fett vor. Nein, glaub mir, Horst hat recht. So ein saurer Zipfel kann etwas sehr Köstliches sein. Also ich stelle sie mir blass vor. Die blauen Zipfel. Dunkle Zipfel wären dir lieber. Was, Magitta? Jetzt werd nicht unverschämt. Dunkle Zipfel, das ist es doch, woran du denkst, wenn du durch den Villapark gehst. Sag mal. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Von einem jungen Kollegen mit dunklem Teint. Du warst der Ober, er war der Unter. Horst, bitte hör auf. Ich weiß nach wie vor nicht, wovon du sprichst. Du hast ihn aus der Klinik vertrieben, ihn angezeigt. Er hätte sich als Assistenzarzt an eurem Giftschrank vergriffen. In Wirklichkeit hatte er sich nur an deiner Magitta vergriffen. Die Akte lief über meinen Tisch. Magitta. Magitta, komm. So, das war das Amüsgöl. Jetzt könnte es eigentlich losgehen. Wo die mit der Terrine nur bleiben? Ich ruf mal an. Hallo? Ist das historische Eck? Das historische Eck hat jetzt eine zweite Mütze im Gummio. Ob sie diese Wertung verdienen, wird sich zeigen. Ich dachte, wir essen uns mal nach und nach durch deren Speisekarte. Die Kaninchenterrine wird in den Himmel gehoben. Zwischendurch eine Brennfelser, Morchelkonsommé, hausgemacht. Suppen sind Hildes Stärke. Suppen macht ihr keiner nach. Ja. Naja, dann wird es provenzalisch. Der Baumann macht uns den Lammrücken. Der Baumann? Kann gar nichts schiefgehen, alles bis ins i-Tüpfelchen besprochen. Leicht rosa auf Blattspinat, dazu Rosmarinkartoffeln. Ich war mit Baumann bei diesen Bioleuten. Die sind schon seit 2 Stunden mit ihrem Ford Transit unterwegs. Ich gebe mal ein bisschen Gras. Herr Kollege? Mensch, Dieter! Ja, sehr schön. Klar, der Stimme erkannt. Du hast den Tagesdienst? Nein, glaube ich, heute ist das kein Vergnügen. Hör zu. Zwischen Kolbstadt und Brennfels fährt ein Ford Transit mit der Aufschrift Historisches Eck. Herauseisen und zu Dr. Diebke geleiten. Brennfels. Freies Geleit gewissermaßen. Wünsche noch schöne Ostern am Zaun. Die Telefonnummer wusstest du ja aus dem FF. Beihilfe zum Betrug, Paragraph 27 und Paragraph 263, also 27263. Staatsanwalt vom Tagesdienst ist immer gleich Beihilfe zum Betrug. Das wird am Ende noch eine teure Sülze. Och, Rainer, leg doch das Klarinettenkonzert von Mozart auf. Wenn man das im Konzertsaal hört, so ist es als ob plötzlich Türen und Fenster geöffnet würden und ein frischer Luftzug den Raum erfüllt. Das hat Einstein mal gesagt. Ich bin über Bayern 3 zur Klassik gekommen. Stimmt's, Friedrich? Ich glaube nicht, Magitta, dass das jemanden interessiert. Baumann ist da! Mit der Fleischglocke. Will die Glocke heller klingen und der Frühling kehrt ins Land. Beginnt mein Herz zu singen und wir reichen uns die Hand. Träumend stehen wir beieinander in der Mitte des Tisches. Da kann man sagen, was man will, aber der Baumann in seiner Art. Lassen wir uns überraschen. Ich habe ihr das Lämmchen selbst ausgesucht auf diesem Biohof. Ich hielt es in den Armen wie ein Kind. Aber das ist ein Schwein, ein ganz gewöhnliches Schwein. Dieser Baumann. So eine Schlamsau. Den nehmen wir in Haftung. Aber das macht uns nicht satt. Ich hänge mich gleich ans Telefon. Das haben Sie bestimmt verwechselt. Und bei dem steht dieser Lumumba in der Küche. Was soll's? Was habt ihr denn? Das ist doch ein niedliches Ferkel. Ein ordinärer Bogen zu Bordeaux. Ich rühre die Sau nicht an. Komm, ich bringe jetzt erstmal die Konsommé. La la la la la. la la la la la di da da da di da da. Those were the days, my friend, we thought they'd never end. We sing and dance forever and a day. We chose them hallelujahs, we chose them hallelujahs. Those were the days, oh yes, oh, yes. Those were the days. Bier auf Wein, das rate ich dir. Habe ich recht, Maria? Ja. Prost. Hier, dieser Silvaner hätte gut zum Spanferkel gepasst. Bitte? Wir trinken uns für die Ladies durch den halben Weinkeller und die sitzen hier beim Bier? Na und? Dass ihr Bier im Haus habt. Halt das Gerede über Wein. Wie recht du hast, Hilde. Na, Friedrich, was hast du notiert? Du, ich trinke mich jetzt noch mal hoch, ja? Mhm. Es bleibt dabei. Für mich... Vielleicht sollten wir ihm doch einen kleinen Tipp geben. Quatsch, wer A sagt, muss auch B sagen. Du meinst B wie Bermund. Mhm. Also auch wenn jetzt nicht Cordon Rouge auf dem Etikett stünde, für mich... Burgund. Sowas spüre ich einfach. Auf meiner Zunge. Wir haben halt unseren eigenen Geschmack, Friedrich und ich. Ja, Coton Rouge. Von der Côte d'Or, dem Herzen von Burgund. Golden ist der Name und golden der Ruhm. Der Sieger. Und du? Magitta, was hast du notiert? Wein mit prächtigem Körper, langer, kräftiger Schwanz, nicht enden. Magitta. Ja, das kannst du überall nachlesen. So drückt man das aus. So was nimmt man doch nicht in den Mund. So, den will ich jetzt mal probieren. Das ist niemals ein Burgunder. Nie und nimmer. Schau zur Abwechslung mal auf das Etikett. Etikettenschwindel. Das ist ein Brunello di Montalcino. Solltest du mir eine Erklärung schuldig sein, Rainer? Wir wollten uns von dir nur bestätigen lassen, dass er wie ein Burgunder schmeckt. Kein Burgunder? Kein Burgunder. Ein Italiener! Oh, das werden sie sein. Wir bringen für die Herrschaften die Delikatessen. Herrgott, Kernbichl und Ruhwandel, Sie kennen mich nicht. Herr Rat? Was tut sich am Zaun? Die Kanaken rücken allmählich an. Na, na, meine Herren. Jeden Tag Feindberührung, dann nimmt man's nicht so genau. Habe ich recht, Herr Rat? Ja. Friedrich, ich denke, wir sollten... Ihr zwei bleibt sitzen. Du, Rainer, wir übergeben sie einfach der Polizei. Ein Wort der Widerrede und wir lassen sie blasen. Was dürfen wir ihnen denn anbieten? Eigentlich sind wir im Dienst. Ich bringe Ihnen was vom Schwein. Wunderbar. Sehr freundlich. Gibt's vielleicht auch ein Bier dazu? Da würde ich auch nicht Nein sagen. Ich bekomme auch ein bisschen was ab vom Schwein. Selbstverständlich. Ich packe Ihnen was ein. Sehr freundlich. Danke. Mit einer warmen Sau durch den Kriegsverhau. Ja, genau. Wir gehen dann mal. Schönen Tag noch. Und ohne Zwischenfälle, hoffe ich. Danke. Wir haben zu danken. So, das halbe Schwein sind wir schon los. Was ist das für ein Land, wo man mehr Schwein haben muss als Verstand? We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. La ba da, la da ba da. La da di da da, la da da. La la la, la la la la. La ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Ich schau mal raus. Bleib lieber hier. Scheine nach, denkt an die Onkels, denkt an die Macht. Nazi-Pack. Du, Rainer, ich bin hier rausgefahren, um mich auf Bordeaux-Weine zu konzentrieren. Ich hab die nicht bestellt. Es reicht. Die sollen meinetwegen singen, was sie wollen. aber nicht als Begleitmusik zu unseren Bordeaux-Weinen. So einfach sehe ich das nicht. Ich gehe jetzt hinaus und sag denen mal ordentlich meine Meinung. Mit denen ist nicht zu spaßen. Das habe ich auch nicht vor. Du machst mir keinen Schritt vor die Tür. Das übernimmt hier nur einer und der bin ich. Die pinkeln auf die Terrasse. Den Weg bitte. Was will der Alte hier? Ich zähle jetzt bis drei. Dann sitzt ihr auf euren Maschinen. Hört euch den Opa an. Den Opa frikassieren wir. Und füttern damit die Ringelsockenbimbos am Zaun. Komm doch mal einen Schritt näher, Opi. Ich weiche dir ein. Ja, damit sich die Bimbos an dir nicht die Zähne ausbeißen. Ich werde noch ganz nah auf euch zukommen. Otto Merz und Walter Neumann. Vor allem der Staatsanwalt wird verdammt nahe auf euch zukommen. Auf euch alle! Da nützt euch kein Bewährungshelfer mehr. So, Oh, da kriegen wir aber Angst. Noch einmal. Ich zähl jetzt bis drei. Merz und Neumann und ihr zwei daneben. Ihr werft zuerst eure Baseballschläge herunter. Und dann macht ihr euch aus dem Staub. Ey, ich glaub, der meint es ernst. Zwei. Scheiße, nix wie weg drei. Hier. Hey, komm, lass uns abhauen. Und jetzt rauf auf die Maschinen. Trophäen auf den Tisch. Yeah. I hear the sound of marching charge and feet. Boy, cause summer is here and the time is right for fighting in the street. Boy. In den Morgen. Juhu! Liebe Hilde! Und wer räumt das ganze Zeug? Hallo, Horst! Hallo, Monsieur Friedrich! Du tanzt mit einem Helden, Magitta. Bist du dir dessen bewusst? Aber das weiß ich doch. Was macht denn der... Bitte. Was macht denn der Rainer am Computer? Ich halte unsere sensorischen Eindrücke fest. Ah. Morgen bringen wir alle Weine durcheinander. Ich brauche jetzt dringend frische Luft. Uwe! Mein Gott! Uwe! Maria! Komm rein! Fata Morgana! Uwe, du bist ein Gespenst. Das würde euch so passen. Leute, das ist Uwe. Mein Gott, wo fange ich am besten an? Bitte nicht da, wo ihr vor Jahren aufgehört habt. Über 10 Jahre auf Tauchstation. Und an einem Ostersonntag findet er den Weg zu mir. Amen. Wir sind komplett... Was sagst du, Horst? Na. Now the time is right for fighting in the street, man. Du kannst dich doch noch dran erinnern, Uwe. Das kam aus diesen Boxen. Du siehst, es hat sich nicht viel verändert. Wo kommst du her, Uwe? Vom Bauzaun. Setz dich. Iss. Trink. Hier bist du zu Hause. Sag mal, Uwe, seit wann isst du denn mit links? Du hast dich nicht verändert, Maria. Oh doch. Er sieht müde aus. Habt ihr ein Bett? Habt ihr ein Bett? Mensch, Uwe, betten so viele du willst. Komm, ich bring dich nach oben. Nimm den Teller mit. Jetzt legen wir eine CD auf. Violent Revolution. Jetzt kommt wieder die Zeit, wo ich den Sprecher der Tagesschau erschießen könnte. Irgendwo draußen im Gras hängen wir Verunglückte in Straßengräben an Blutkonserven. Oh Mann, von wem stammt denn dieser Blödsinn? Von Horst. Das war unsere Demo-Hymne. Sei mal ruhig, Rainer. Ein Auto wird angehalten. Die Streife, Ruhewandel und Kernbichel. Wir suchen einen Mann, so Mitte 50. Ah, bei uns? Ein Haus nach dem anderen. Was ist passiert, meine Herren? Ein Kollege wurde von einem Pflasterstein getroffen. Das Auge. Der oder die Täter identifiziert? Ein Mann in Jeans und rotem Anorak. Roter Anorak? Absolut. Roter Anorak und blaue Jeans. Also? Hier Fehlanzeige? Fehlanzeige. Dann auf Wiedersehen. Ja. Wiedersehen, meine Herren. Horst, du bist vom Fach. Er ist gleich oben geblieben. Er ist verletzt? An der rechten Hand. Er wird polizeilich gesucht, Hilde. Er hat mit einem Stein nach einem Polizisten geworfen. Uwe? Das ist nicht seine Art. In 10 Jahren verändert sich mancher. Nein, nein, er war immer friedlich. Die Polizei sucht ihn. Und er liegt da oben. Horst, ist das für uns ein Problem? Betten, so viele du willst. Strafvereitelung wäre zu prüfen. Vor ein paar Stunden klang das noch ganz anders. Vor ein paar Stunden wussten wir noch nichts von dieser Bescherung. Habe ich das geträumt oder habe ich das vor nicht langer Zeit hier in diesem Raum gehört? Manch einer von unseren Freunden wird unsere braven Gesetze verletzen, damit wir von diesen Neofaschisten nicht überrollt werden. Das rechtfertigt nicht Steine auf Polizisten. Vielleicht haben die Polizisten in dem Menschengemenge Uwe mit einem dieser Randalierer verwechselt. Wir müssen den Sachverhalt klären. Aber das ist doch nicht dein Problem. Das Problem hat sich einfach in Reiners Bett gelegt. Was heißt hier Reiners Bett? Du bist der Hausherr. Und du hast die beiden Polizisten weggeschickt. Jetzt hör doch auf zu streiten. Ja, ja. Wir kommen um eine Vernehmung nicht herum. Wie stellst du dir das denn vor? Ich höre ihn an. Aber man kann doch nicht über seinen Freund zu Gericht sitzen. Natürlich ist das keine Gerichtsverhandlung. Wir benutzen nur das Instrumentarium eines solchen Verfahrens. Gerade weil er ein Freund ist. Objektiv. Ohne Ansehen der Person. Also dieser Uwe ist euer Freund, ja? Komm mal, Gitta. Komm. Wir haben hier nichts mehr verloren. Friedrich, du kannst uns jetzt nicht im Stich lassen. Da draußen wimmelt es von Polizisten. Ihr könnt hier nicht weg. Oh, meinetwegen. Aber mit der Sache habe ich nichts zu tun. Wir ziehen jetzt alle an einem Strang. Und der ist um Uwes Hals geschlungen. Holen wir ihn. Das übernehme ich. Die Polizei war hier. Sie suchen dich. Leute, ich bin noch nicht wach. Wer hat den Stein geworfen? Du bist doch kein Bulle. Die waren hier. Und Horst hat sie weggeschickt. Dann ist doch alles okay. Er ist übernächtigt. Seht ihr das nicht? Hast du mit einem Stein auf einen Polizisten geworfen? Ja, klar. Bist du sicher, dass du ihn getroffen hast? Das hoffe ich doch schwer. Der Mann verliert vielleicht die Sehfähigkeit auf einem Auge. Und du machst dich über ihn lustig. Was willst du von mir hören? Die Wahrheit. Und was machst du mit der? Wir müssen Licht ins Dunkel bringen. Mit dem bisschen Wahrheit. Dieses bisschen Wahrheit ist eine gefährliche Körperverletzung. Du musst es ja wissen. Du hast es studiert. Du wirst es wissen. Ich war nicht am Bauzaun. Erwarte auch keiner von dir. Sei nicht so emotional. Jetzt zurück. Raus mit der Wahrheit. Er versucht, die Wahrheit zu kotzen. Doch im trockenen Mund war nichts drin. Er sabberte und fing an zu rotzen und die Wahrheit rann über sein Kinn. Scharf, was? Er hat den Ernst der Lage nicht begriffen. Also der Zustand eures Freundes gefällt mir nicht. Wir fangen jetzt einfach nochmal von vorne an. Nein, nein, nein. Wir hören jetzt einfach mittendrin auf. Ich hab Schmerzen, verdammt nochmal. Ich hab Schmerzen, du Idiot! Schluss jetzt! Ich schau mir das nicht länger an. Ich schau mir den Arm jetzt einmal an. Komm mir nicht näher, du Armleuchter! Ich werde mir Ihren Arm ansehen. Au! Au! Ich lege Ihnen ein Tape an. Wir legen den Arm still. Er ist doch nicht mit so einem Arm zum Bauzaun gekommen. Das ist der andere Teil der Geschichte. Und den erzählst du uns jetzt. Die Frau neben mir, die lag am Boden. Aber der Skin schlug weiter auf sie ein. Der Bulle daneben rührt keinen Finger. Du sagst mir jetzt deinen Namen, schrei ich ihn an. Mein Name ist Mickey Maus. Der war vermummt. Ganz legales Kostüm. Ich sehe nur die roten Augen durchs Plexiglas. Mein Name ist Mickey Maus. Ich halte den Witzbold fest. Ein anderer Witzbold schlägt mir mit dem Knüppel auf den Arm. Ich dachte, du hättest mit einem Stein geworfen. Klar. Mein Name ist Mickey Maus, wiederholt der. Ladungsfähige Anschrift zu erfragen bei Donald Duck. Schiebt sein Visier hoch, grinst mich an. Und? Heb einen Pflasterstein auf, werf ihn der Mickey Maus in die Fresse! Du hast unter Schock gestanden. Nein, unter Hass. Hass! Du wolltest ihn doch nicht wirklich treffen, Uwe. Zerstören muss man die... Wo sind denn all eure schönen Flaschen hingekommen, ihr Flaschen? Er hat nur den Stein auf einen Menschen geworfen. Sein erster Stein? Ein Stein zu viel. Steine gegen Menschen? Davon war auch damals hier in meinem Keller nie die Rede. Gewalt nur als Gegengewalt. Und dann auch nur gegen Sachen. In jedem von uns schläft ein Polizist. Man muss ihn umbringen. Horst Kirsch. 1968. Ja, das habe ich damals geschrieben. Wenn du so ein Zitat aus einem Zusammenhang reißt, nimmst du ihm seinen Sinn. Euer Zusammenhang. Weinflaschen. Ich gehe jetzt ins Bett. Macht jetzt mit eurem Freund, was ihr wollt. Ich habe ihn ärztlich versorgt. Das ist meine Pflicht. Lieber Rainer, die Luft hier, die ist so trocken. Ach, Schluss jetzt, Magitta. Das war genug für heute. Aber jetzt ist doch schon morgen. Ach, also gut. Aber wenn schon Rainer, dann einen Champagner. Ja, ullig. Ja. Ja, im Gefängnis kommst du an so einen Tropfen nicht mehr heran. Was? Muss unser Rainer auch in den Knast? Ja, schon. Betten, so viel du willst. Für mich kein Glas. Wie wär's? Geil wär's, stimmt's, Fritz? Wie wär's? Ich bin pervers. Ach, meines Bruders Horst Gesicht schaut immer so schön finster drein. Ist das richtig so, Horst? Ist das schon wieder von dir, Horst? Nein, von Hemingway. Thomas Wolf. Vom Wolf ist es, vom bösen Wolf, hast du es gehört, Friedrich? Ja, ein Wolf, der dichten kann. Auf den stoßen wir jetzt an. Komm, Kinder, komm. Den lassen wir hochleben, so ein gescheites Tier. Nein, unseren Horst lassen wir jetzt hochleben. Ja. Hoch soll er leben. Hoch soll er leben. Hoch. Unser Hausjurist. Hoch. Bam, bam, badam, badam, badadadam. Ja, da, da, da, bam, badam, bam. Komm, na los, komm schon. Jetzt hör doch bitte mit dem Gekicher auf, die werden sonst noch wach. Ach, was, sie schlafen fest. Du wolltest mit mir noch den Text durchgehen. Und warum müssen wir dazu in den Keller? Weil hier noch eine halbvolle Flasche Shampoo steht. Jetzt bitte. Ich brauche noch ein Stück. Schlafen kann Klein Magitta jetzt sowieso nicht. Prost. Den Text kennst du doch längst. Keine Widerrede, du hörst mir jetzt zu. Wo Vergangenes sich im Heute spiegelt, wo Bauern Kommunisten sind. Kommunisten, Magitta. Nicht Kommunisten, Kommunisten. Nochmal in diesem anderen Satz, wo du gesagt hast, man soll das alles in einem Satz ausdrücken. Da, in den kleinen Orten am Arno hin, in Rovezzano und Maggiano, dann an den hellen Rosenhängen von Fiesole, da kannst du kinderhaften Mädchen begegnen, schön, die den Madonnen der Frühblüte nachgeraten. Oh Gott, das ist so schön. Das drückt alles aus. Ist das von dir, Friedrich? Aber nein, Magitta, das ist von Rilke. Kenne ich nicht. Trotzdem nicht übel. Jetzt lass uns schlafen. Nein, nur noch einen Satz für dich. Wo Pinien in den Himmel steigen, möchte ich mit dir im Freien geigen. So jetzt. jetzt. Jetzt aber ab, ja? Komm. Nein, bitte, nein. Los, ab ins Gras. Ja, komm, komm, komm. Magitta, bitte. Nicht schlafen. Ich habe vergessen, mir Mineralwasser mit aufs Zimmer zu nehmen. Was willst du mitten in der Nacht mit deinem Handy? Wolltest du jemanden erreichen? Nein, ich habe nur mal die Mailbox abgehört. Der Wind hat sich gedreht, das spüre ich. Uwe, geht dir nicht aus dem Kopf? Es ist nicht er, der mich beschäftigt. Aber er ist wie ein Spiegel. Ja, plötzlich ist ein Spiegel da. Und in diesem Spiegel, da sehe ich mich, wie ich neben dir stehe. Und das hier, wir alle in diesem Keller. Und? Was sagt dir das? Ich schaue zuerst auf uns beide. Dann sehe ich mich. Ich bin mir fremd. Fremd neben dir. Und das siehst du erst jetzt, nachdem er aufgetaucht ist? Du hast mir eine Frage gestellt und ich habe versucht, dir darauf eine Antwort zu geben. Du magst ihn. Ich habe manchmal an ihn gedacht. Eigentlich an mich. Wie ich damals war. Mit ihm. Doch heute, als er da saß, zwischen all euren Weinflaschen, Karaffen und Gläsern. Ja? Als er dort oben lag, in einem fremden Bett. Verletzt und verletzlich. Was war da? Da habe ich dich seit langer Zeit wieder einmal richtig wahrgenommen. Seit er da ist, sehe ich dich. So wie du einmal warst. Ihr wart euch einmal ähnlich. Danke. Ich habe mich doch für dich entschieden. Du warst der, der er immer sein wollte. Und heute? Heute? Er ähnelt dir mehr als du dir selber. Wahrscheinlich lebt er auch noch so wie damals, ungezwungen und für nichts verantwortlich. Was in dieser Gesellschaft vor sich geht, es interessiert ihn nicht. Es interessiert ihn, dass Nazis schon wieder Jagd auf alles Fremde machen. Ach, ihr habt doch keine Ahnung, was in Deutschland vor sich geht. Aber du. Ich erfahre es Tag für Tag. Sie stehlen, erpressen, vergewaltigen, dealen. Ach, das ist dein Beruf. Und wenn du sie dafür bestrafst, sagen sie dir frech ins Gesicht, du bist ein Nazi und ein Ausländerfeind. Von wem sprichst du? Von Schwarzafrikanern, Rumänen, Polen, Türken. Ja, ja. Vor allem aber die aus Kasachstan. Ach. Die kommen als Andrei und Vitali in die Bundesrepublik und schlagen als Andreas und Viktor auf unsere Leute ein. Ach, die finden sich hier nicht zurecht. Ja, ich finde mich allmählich hier auch nicht mehr zurecht. Die meiste Arbeit machen doch noch immer die Deutschen. Das ist falsch. Das kann ich statistisch beweisen. Du führst eine Statistik über Ausländer? Ich will Bescheid wissen. Willst du auch verstehen? Du verstehst mich nicht. Deine Statistik sagt dir, dass das so falsch nicht ist, was die Neonazis da draußen singen? Denen wird das Singen noch vergehen. Dafür sorge ich als Richter. Das will Uwe auch, aber er ist kein Richter. So wie es aussieht, ist er ein Körperverletzer. Ach. Auch Typen wie Uwe destabilisieren auf die Dauer unsere fragile Demokratie. Wie klar du das ausdrückst in deiner Sprache. Das ist die Sprache, in der jetzt gesprochen wird, seit die Polizisten zurückgekommen sind. Kernbichel und Ruhwandel. Das habe ich immer an dir bewundert. Dass du immer in der Sprache sprichst, mit der du am weitesten kommst. Du hast dich gar nicht verändert, Maria, hat er zur Begrüßung gesagt. Horst, was soll das denn jetzt? Gar nicht verändert. Der kennt mich ja gar nicht. Stimmt, und dabei soll es bleiben. War da was? Ich schau mal nach. Du hast keine Spielchen mehr. Mit wem hast du gesprochen? 27263? Paragraph 27 und 263 Beihilfe zum Betrug. Staatsanwalt im Tagesdienst. Hat angerufen. Horst. Ich glaube, es war der Wind. Hier, dein Handy. Lag auf dem Boden, bevor du es verlierst. Gute Nacht. Ja. Danke. Gute Nacht. Dieter? Ja, ich. Der Mann, den ihr sucht. Er ist hier. Die Streit? Keine Ahnung. Dachte schon, die bleiben die ganze Nacht hier. Wie das riecht. Ja, das Gras, die frische Luft. Nein, Urin ist das? Die haben ihm die ganze Terrasse vollgepinkelt. Wo ist denn jetzt mein Shampoos? Ich habe die Tür etwas aufgemacht. Stört euch doch nicht. Lass ruhig offen. Ich genieße diese Ostermontagsruhe. Ich räume jetzt diese blöden Baseballschläger weg. Die bleiben da. Das sind Trophäen. Der Frühling schlich sich auf grünen Pfoten in den Keller. Nein, in den Untergrund, wenn ich mir vorstelle, was da heute Nacht passiert ist. Die haben dumm aus der Wäsche geschaut, hä? Rainer, du hast das Beste verpennt. Ob euer Freund hinter Gittern landet oder nicht, das ist mir egal. Aber diese Polizisten, dieser Kernmichel und dieser Kuhan. Und diese beiden anderen Typen, wie sie vor dem frisch gemachten Bett stehen, ja? Aufrecht und in Uniform. Und es ist leer. Niemand mehr da. Horst und Maria haben wirklich an alles gedacht. Schlitzohrig, unser Ehepaar Kirsch. Uns lassen sie Gerichtsverhandlung spielen. Hört auf diese Musik. Dazu passt ein Champagner Tétanger. Ja! Horst, komm! Hoch die Schläger! Ja. Richter Horst Kirsch reitet durch ein Spalier. Bravo! Bravo! Bravo! Ja. Bravo! Kaffee oder Tee? Nix Kaffee oder Tee. Horst fängt gleich mit Champagner an. Ja. War das deine Idee, Horst, oder die von Maria? Wer von euch beiden hat das Bettchen gemacht? Raus mit der Sprache. Ihr müsst mich schon über mein Aussageverweigerungsrecht belehren. Ach, Recht, sagt er, und bricht das Recht. Manchmal musst du das Recht brechen, damit es gerecht zugeht in diesem Land. Darauf stoßen wir an. Jo. Ich geh schon. Hoffentlich steht da nicht schon wieder so ein Lumumba mit Zahnschmerzen vor der Tür. Nur akute Schmerzfälle, Hilde. Horst, da ist Polizei, da will dich jemand sprechen. Polizeiobermeister Körner, sind Sie Herr Kirsch? Sie wünschen. Ihre Ehefrau heißt Maria. Sind Sie hierher gekommen, um mir das zu sagen? Der Peugeot mit dem amtlichen Kennzeichen KOLAT 319. Ist der Wagen auf Sie zugelassen? Kommen Sie bitte zur Sache. Ich würde Sie gerne alleine sprechen. Keine Hemmungen, das hier sind meine Freunde. Was ist mit meiner Frau? Sie hat den Peugeot gefahren. Sie hat einen Führerschein. In dem Wagen saß noch ein Mann. Nach ihm wurde gefahndet. Und? Dieser Mann hat einen Kollegen verletzt. Haben Sie das gesehen? Nein, aber... Also, warum sind Sie hier? Ihrer Frau wird vorgeworfen, dass sie diesen Mann dem polizeilichen Zugriff entzogen hat. Ich habe den Auftrag, Sie zu vernehmen. Dann fangen Sie damit an. Ich brauche Sie ja nicht zu belehren. Haben Sie Ihrer Frau Hilfe geleistet? Wobei? Als sie den Mann von hier weg verbrachte. Jetzt hören Sie gut zu. Ob meine Frau irgendeine Person von hier weg verbracht hat oder nicht, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe mit meinen Freunden verschiedene Rotweine miteinander verglichen. Das ist ein sehr strapaziöser Vorgang. Im Klartext, ich war nicht mehr nüchtern. Was die Herrschaften hier gerne bezeugen. Sie haben von all dem nichts gewusst. Ich habe geschlafen. Dann habe ich keine Fragen mehr. Wo hält meine Frau sich jetzt auf? Auf der Polizeiinspektion 3. Rufen Sie dort an und sagen Ihren Kollegen, dass ich meine Frau sprechen will. Hier ist Polizeiobermeister Körner. Kann ich mal bitte die Frau von Herrn Kirsch sprechen? Mhm. Ja. Hm. Gut. Ist sie dran? Ich soll Ihnen sagen... Was soll sie mir sagen? Ich soll Ihnen sagen, Ihre Frau will Sie nicht sprechen. Nicht heute und nicht morgen. Geben Sie her. Maria? Maria! Auf Wiedersehen, die Herrschaften. Was starrt ihr mich an? Schenkt ein! Schenkt ein! Worauf warten wir? Champagner! Stoßen wir an! Musik. Böse Onkel von Benno Hurt. Es sprachen Rainer, Max Volkert Martens, Hilde, Eleonore Weisgerber, Horst, Volker Brandt, Maria, Hansi Jochmann, Friedrich, Alexander Ratschun, Magitta, Susanne Tremper, Uwe, Volker Lippmann sowie Philipp Scheppmann, Peter Nottmeier, Markus Klauk, Matthias Belgard, Björn Luitart und Klaas Vogel. Technische Realisation Ilse Siewecke und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Nike Zafiris. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011. Dramaturgie Georg Büren.